Erster, das sind die letzten Worte von David. David ist der Sohn von Ise. Gott hat ihn zum König gemacht. Er sang Lieder für Israel. Zweiter, der Geist von Gott sprach durch mich. Seine Worte sind auf meiner Zunge. Dritter, der Gott von Israel hat gesprochen. Er sagte, ein guter Herrscher hat Ehrfurcht vor Gott. Er ist gut zu den Menschen. Vierter, er ist wie das Licht am Morgen. Die Sonne geht auf und es gibt keine Wolken. Nach dem Regen wächst das grüne Gras. Fünfter, mein Haus steht fest bei Gott. Er hat mir ein Versprechen gegeben. Dieses Versprechen gilt für immer. Er gibt mir Hilfe und Freude. Sechster, aber böse Menschen sind wie Dornen. Man kann sie nicht mit der Hand anfassen. Siebter, man braucht Eisen oder einen Speer für sie. Am Ende werden sie mit Feuer verbrannt. Achter, das sind die Namen von Davids Helden. Esbal war der Chef der drei Helden. Er tötete 800 Feinde mit seinem Speer. Neunter, danach kommt Eliasar, der Sohn von Dodi. Er war bei David in Padamim. Die Philister wollten dort kämpfen. Die Männer von Israel liefen weg. Zehnter, Eliasar blieb stehen. Er kämpfte gegen die Philister. Seine Hand wurde müde. Er hielt das Schwert fest. Gott schenkte einen großen Sieg. Die anderen Soldaten kamen zurück. Elfter, danach kommt Samma, der Sohn von Age. Die Philister waren bei einem Feld mit Linsen. Die Leute von Israel liefen weg. Zwölfter, Samma stellte sich mitten auf das Feld. Er schützte das Feld. Er schlug die Philister. Gott schenkte einen großen Sieg. 13. Drei von den 30 Helden kamen zu David. David war bei der Höhle Adullam. Die Philister waren im Tal Rephaim. 14. David war in der Festung. Die Philister waren in Bethlehem. 15. David hatte großen Durst. Er sagte, wer bringt mir Wasser aus Bethlehem? Das Wasser ist beim Tor der Stadt. 16. Die drei Helden liefen durch das Lager der Philister. Sie holten Wasser aus dem Brunnen in Bethlehem. Sie brachten es zu David. Aber David wollte es nicht trinken. Er goss es für Gott aus. 17. David sagte, ich darf das nicht trinken. Diese Männer haben ihr Leben riskiert. Es ist wie ihr Blut. Er trank es nicht. Das taten die drei Helden. 18. Abisai war der Bruder von Job. Er war der Chef der 30 Helden. Er tötete 300 Männer mit seinem Speer. Er war sehr bekannt. 19. Er war sehr wichtig unter den 30 Helden. Er war ihr Anführer. Aber er war nicht so stark wie die ersten drei. 20. Benaja war der Sohn von Jojada. Er war ein tapferer Mann aus Kabzeel. Er tötete zwei starke Männer aus Moab. Er tötete auch einen Löwen in einer Grube. 21. Er tötete auch einen großen Mann aus Ägypten. Der Ägypter hatte einen Speer. Benaja hatte nur einen Stock. Er nahm dem Ägypter den Speer weg. Dann tötete er ihn damit. 22. Das alles tat Benaja, der Sohn von Jojada. Er war berühmt unter den 30 Helden. 23. Er war sehr wichtig unter den 30 Helden. Aber er war nicht so stark wie die ersten drei. David machte ihn zum Chef der Wache. 24. Asahel war der Bruder von Job. Er gehörte zu den 30 Helden. Auch Elhanan aus Bethlehem war dabei. 25. Samma aus Harod war dabei. Elika aus Harod war auch dabei. 26. Heles aus Pelet war dabei. Ira aus Tekoa war auch dabei. 27. Abisa aus Anato war dabei. Sibbeschai aus Husa war auch dabei. 28. Zalmon aus Aho war dabei. Maharai aus Netofa war auch dabei. 29. Helet aus Netofa war dabei. Itte aus Gibea war auch dabei. 30. Benaja aus Piraton war dabei. Hidai aus Gas war auch dabei. 31. Abbil aus Araba war dabei. Asmavet aus Bahurim war auch dabei. 32. Eljachba aus Schalbong war dabei.